Schillers-Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Jena, 13. Dezember 1791. Ich muß dir unverzüglich schreiben, ich muß dir meine Freude mitteilen, lieber Körner, das, wonach ich mich schon so lange ich lebe aufs Feurigste gesehnt habe, wird jetzt erfüllt. Ich bin auf lange, vielleicht auf immer, aller Sorgen los. Ich habe die längst gewünschte Unabhängigkeit des Geistes. Heute erhalte ich Briefe aus Kopenhagen vom Prinzen von Augustenburg und vom Grafen von Schimmelmann, die mir auf 3 Jahre jährlich 1000 Taler zum Geschenk anbieten, mit völliger Freiheit zu bleiben, wo ich bin, bloß um mich von meiner Krankheit völlig zu erholen. Aber die Delikatesse und Feinheit, mit der der Prinz mir dieses Anerbieten macht, könnte mich noch mehr rühren als das Anerbieten selbst. Ich werde dir die Briefe in 8 oder 10 Tagen schicken. Sie wünschen zwar, dass ich in Kopenhagen leben möchte, und der Prinz schreibt, dass, wenn ich dann angestellt sein wollte, man dazu Rat schaffen würde. Aber dies geht so bald nicht, da meine Verbindlichkeit gegen den Herzog von Weimar noch zu neu ist und noch vieler anderen Ursachen wegen. Aber hinreisen werde ich doch, wenn es auch erst in 1 oder 2 Jahren geschieht. Wie mir jetzt zumute ist, kannst du denken, ich habe die nahe Aussicht, mich ganz zu arrangieren, meine Schulden zu tilgen und, unabhängig von Nahrungssorgen, ganz den Entwürfen meines Geistes zu leben. Ich habe endlich einmal Muße zu lernen und zu sammeln und für die Ewigkeit zu arbeiten. Binnen 3 Jahren kann ich dann entweder in Dänemark eine Versorgung finden oder es fällt mit Mainz etwas vor und dann bin ich auf zeitlebens gedeckt. Aber was detailliere ich dir dieses alles? Sage dir selbst, wie glücklich mein Schicksal ist. Ich kann dir für heute nichts mehr sagen. Deinen Brief, den ich heute erhielt, beantworte ich das nächste Mal. 1000 Grüße an Minna und Dorchen von mir und meiner Lotte. Ewig dein S.